Zeuge Detlef Nebbe, kaufmännischer Angestellter, 52 Jahre alt, 89. Verhandlungstag, 14.09.1964. Sie wurden nach Kriegsbeginn zur Waffen-SS eingezogen, jawohl, waren aber schon im Jahr 36 der allgemeinen SS beigetreten? Jawohl. 36? 1933. 33. Dann nach Ihrem Eintritt in die Waffen-SS nach Kriegsbeginn, wurden Sie wo ausgebildet? Ich wurde ausgebildet 1938 in Berlin. 1939 ging ich wieder nach Berlin und sofort zur Front. Zur Front. Und welche, also zur Westfront und wann kam es? Zur Ostfront, Polenfeldzug. Wann war das im Jahr 1939. 1939 zum Polenfeldzug. Ja. Und wann kamen Sie da zurück? Ich kam nach dem Westfeldzug zurück, nach dem Polenfeldzug zurück und kam zur Divisionsaufstellung nach München. Ja. Und von dort? Und von da aus zu Truppenübungsplätzen und dann zum Einsatz nach dem Westen. Nach dem Westen. Und wann kamen Sie zurück aus dem Frankreich-Feldzug? Ich wurde verwundet, kam zum E-Bataillon nach Breslau, ja, wurde 1941 nach Auschwitz überstellt. 1941? Jawohl. Wurden Sie nach Auschwitz überstellt? Und zwar, wo wurden Sie dort eingegliedert? Ins Wachbataillon. Ins Wachbataillon. Und in welcher Eigenschaft? Anfangs Rechnungsführer, später Stabsscharführer, Hauptfeldwebel. Beim Bataillon? Bei Wachbataillon, jawohl. Und bevor Sie beim Wachbataillon waren, waren Sie dann nicht erst noch bei der 4. Kompanie? Bei der 4. Kompanie, das ist die Kompanie des Wachbataillons, jawohl. Das ist die Kompanie des Wachbataillons, wie soll ich das verstehen? Ein Wachbataillon besteht aus 4 Kompanien. Richtig. Und die 4. Kompanie war eine Kompanie dieses Bataillons. Eine Kompanie, jawohl, dieses Bataillons. Wie lange waren Sie bei dieser Kompanie? Bis 1900, ich kann es nicht ganz genau sagen, 42. Oder 43. Oder 43, ja. Ja. Und dann kamen Sie zum Bataillon auf die Bataillonsgeschäftsstelle? Nein, da bin ich nie gewesen. Nein? Nein, zur Kommandantur. Ah, bei der Kommandantur waren Sie dann? Jawohl. Und wann kamen Sie dort etwa hin? 1943. Ja. Und blieben dort bis? Bis April 1944. Ich kann mich nicht ganz genau auf Monate und Datum festlegen. Ich kann es nicht mehr genau erinnern. 1944 kam ich dann als Hauptfeldwebel zur Wehrmachtleitstelle. Ja. Und hatten damit mit dem Lager nichts mehr zu tun? Nein. Sind Sie dann auch nach Polen ausgeliefert worden? Ich bin von dem Engländer nach Polen ausgeliefert worden, jawohl. Und was geschah dort? Da habe ich eine lebenslängliche Haft antreten müssen. Wann war das? 1947. Am 22. Dezember? 22. Dezember. Wissen Sie noch andere, die mit Ihnen gleichzeitig an diesem Tag verurteilt worden sind? Jawohl. Zum Beispiel? Herr Breitwieser. Ja. Und noch jemand? Wie viel ungefähr wurden an diesem Tag verurteilt? 22. 22. 22 oder 24, kann es nicht mehr genau Hatten sagen. Sie damals einen Verteidiger? Jawohl. Hatten Sie denn schon vor der Verhandlung gesprochen? Hat er Sie in der Untersuchungshaft einmal besucht? Ja, man kann sagen, dass er mich gesprochen hat. Ja? Ja. Und hatten Sie auch die Möglichkeit, sich zu verteidigen? Ja? Jawohl. War auch ein Dolmetscher bei der Verhandlung zugegen? Ja. Und warum wurden Sie zu lebenslangem Zuchthaus verurteilt? Meine Zugehörigkeit zur SS, meine Zugehörigkeit zur Partei. Und dann wurde mir vorgeworfen, dass ich ein Vorgesetzter war, der für die Disziplin der Truppe Sorge getragen habe. Und außerdem wurde mir vorgeworfen, dass ich angeblich einen russischen Kriegsgefangenen aus dem Kommandierevier schlagend entfernt habe. Hm. Nach 12 Jahren wurden sie dann begnadigt, oder vielmehr, sie wurden begnadigt zu einer Freiheitsstrafe von 12 Jahren. Ja, ich wurde amnestiert, das heißt begnadigt auf 12 Jahre. Und sind 1956 entlassen worden? 1956, am 23. Oktober bin ich entlassen worden, jawohl. Ja. Nun, zunächst zu Ihrer Zeit bei dem Wachsturmband, bei der 4. Kompanie. Wurden Sie dort auch abkommandiert zur Bewachung, Sie selbst, oder haben Sie solche Befehle für Ihre Kompanie weitergegeben? Die Kompanie wurde eingeteilt zur Bewachung, jawohl. Ja. Ja. Und Sie selbst als Spieß brauchten dabei nicht teilzunehmen? Nein. Die Kompanie wurde zur Bewachung eingeteilt, und zwar von der äußeren oder inneren Postenkette? Es war verschieden. Das war verschieden? Ja, es war die äußere, das war die sogenannte Hauptwache, ja, die von den Wachkompanien gestellt wurde. Ja. Und dann eine innere Postenkette. Ja. Die wurden gestellt von der Wachkompanie. Jawohl. Ja. Nun, ist Ihnen davon bekannt, dass von diesen Wacheinheiten auch Menschen auf der Flucht erschossen wurden? Das ist mir bekannt, ja. Ja. Kam das sehr häufig vor? Das kann man nicht sagen, nein. Kann man nicht sagen? Kam vor. Ja, nun, was verstehen Sie unter häufig? Also, will ich mal sagen, innerhalb von einer Woche, wie viel waren da durchschnittlich erschossen worden? Oh, von der Mehrzahl darf man wohl kaum sprechen. Es ist vielleicht in 14 Tagen mal einer erschossen worden. Das so, kann, wir haben das kann hier, ich nicht mehr genau sagen. Wir haben hier dieser Tage Tatberichte vorgelesen, die Kommandantur an das Gericht geschickt hat. Da waren etwa 20 Fälle drauf verzeichnet in einem Bericht. Herr Vorsitzender, darf ich fragen, wann das war, in welchem Jahre? Augenblick, ich lasse gerade raus. So. Nun, weiter. Haben Sie dann auch Postenketten zu bilden gehabt für die ankommenden Transporte? Ja. Da waren Sie selbst auch nicht dabei? Nein. Also ich kann Ihnen hier, wenn Sie es wissen, sehen wollen, einen Bericht vorlegen vom 8. Oktober 1942. Erschießung von Häftlingen auf der Flucht. Da sind zunächst 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Häftlinge. Und da sind allerdings von der 4. Kompanie ist keiner dabei. Das waren alles 1., 2. und 3. Kompanie. Und hier habe ich einen nochmal vom 8. Oktober 1942, einen zweiten Bericht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Häftlinge wiederum. Und da ist auch von der 4. Kompanie niemand dabei. Dann habe ich hier einen vom 15. August 1942, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Da sind allerdings von der 4. Kompanie drei dabei, und zwar der SS-Schütze Richard Baltruscheid, Josef Kuchta und Paul Siebert, die hier ebenfalls aufgetreten sind. Und da haben wir hier noch mehrere, also dass in einigen Wochen die Mehrzahl nicht angebracht sei, ist offensichtlich nicht richtig, denn diese beiden oder drei Meldungen, die ich hier vorgelesen habe, sprechen schon dafür, dass es also innerhalb von einer Woche 20, 30, 40 Leute waren, die totgeschossen worden sind auf der Flucht. Nun weiter. Sie haben auch diese Postenketten gestellt für den ankommenden Transport. In welchem Umfang wurden diese Postenketten gestellt? Wie viele Leute wurden da abkommandiert? Die Stärke der Postenketten wurden angefordert Es war verschieden. Von wem angefordert? Und zwar übers Bataillon ist es gekommen, ich nehme an, vom Schutzablager. Auch das kann ich heute nicht mehr genau sagen. Mhm. In welchem Abstand ungefähr wurden diese Postenketten gebildet? In welchem Abstand? Es kann 20, 25 Meter von Mann zu Mann gewesen sein. Und in es kann welchem auch mehr gewesen Umkreis sein. Von dem Transport? Na, circa 100, 150. 100, 150 Meter. Und was hatten die Leute für einen Auftrag? Aufzupassen, dass keiner flüchtete. Und wenn einer fliehen würde? Wenn einer fliehen würde, wurde geschossen. Mit oder ohne vorherigen Anruf? Es wurde erst dann geschossen, wenn der Häftling über der Postenkette weg war. Ja. Wurde der erst angerufen? Stand da ein Befehl? Es wurde angerufen, es wurde auch nicht angerufen. Ja, das glaube ich. Ich frage Sie nur, ob ein Befehl in dieser Richtung bestand. Ich kann es nicht genau erinnern. Also im Allgemeinen ist es doch bei den Wachvorschriften beim Militär so gewesen, dass der Posten in seiner Instruktionsstunde beigebracht bekommen hat, dreimaliges Anrufen und dann erst schießen. Jawohl, das stimmt. Und war es da anders oder war es da genauso? Nein, es waren verschiedene Umstände gegeben, Herr Vorsitzender. Die Posten, die waren mitunter so weit voneinander entfernt, gerade bei Aufstellen der Postenketten, dass man wohl einen Gefangenen anrufen konnte, aber ob er es verstanden hat, das kann man nicht sagen. Sie reden so um die Sache herum. Ich will ja gar nicht wissen, ob die Häftlinge das verstanden haben oder nicht, sondern ich will wissen, ob prinzipiell dieselbe Vorschrift bestand wie bei der Wehrmacht. Das heißt, dass ein Posten vor Gewehr nur schießen durfte, nachdem er dreimal angerufen hat. Hat bestanden. Hat bestanden. Jawohl. Nun weiter. Waren Sie auch selbst einmal an der Rampe, um diese Postenketten zu kontrollieren? Ich bin schon mal da gewesen, ja. Haben Sie dann auch gesehen, wie das mit den Transporten gehandhabt wurde? Insbesondere, ob da Selektionen stattfanden und durch wen diese vorgenommen wurden? Das kann ich nicht sagen. Das wissen Sie nicht. Nun, Sie sagten, der Befehl zum Einsatz kam vom Bataillon. Ja. Ja. Und von wem der Bataillonsspieß diesen Befehl bekommen hat, das wissen Sie heute nicht mehr. Ich vermute vom Schutzhaftlager. Vom Schutzhaftlager? Ja. Nun, also da will ich Ihnen zunächst vorhalten, 10.513, dass Sie bei Ihrer früheren Vernehmung gesagt haben, während ich den Befehl zum sogenannten Transportdiensteinsatz von dem Bataillon Spieß erhielt, hat ihn das Bataillon von der Kommandantur erhalten. Das ist Nummer eins. Nummer zwei. Dort ist der Befehl für den Transportdiensteinsatz von dem Adjutanten, dem die Meldung über das Eintreffen von Transporten zuging, erteilt worden. So haben Sie ausgesagt bei Ihrer Vernehmung am 7.11.1961 vor dem Staatsanwalt Kügler. Darf ich dazu sagen, bitte Herr Vorsitzender? Wenn Transporte ankamen, so ist die politische Abteilung in Kenntnis gesetzt worden. Das habe ich später als Stabschauffeur der Kommandantur erfahren. Dann ist das Schutzhaftlager verständigt worden über den Transport. Und dann ist das Bataillon verständigt worden. Also so ist die Lage. Und das Bataillon hat wieder Weisung gegeben dem Kompanieführer des Wachbataillons. Ja, also da stimmt es doch, dass von der Kommandantur aus das Bataillon benachrichtigt worden ist über das Eintreffen eines Transportes. Ja, das stimmt. Sehen Sie? Und wer hat nun bei der Kommandantur diese Meldung bekommen und weitergegeben? Das müsste der Kommandant oder Adjutant gewesen sein. Ja. Hat sich da der Kommandant selbst darum gekümmert? Das glaube ich nicht. Das glauben Sie nicht. Kannten Sie den Adjutanten Mulka noch, als Sie dort persönlich bei der Kommandantur als Spieß tätig waren? Jawohl, den kannte ich. Ja. Hat er auch solche Befehle weitergegeben? Das kann ich schwer sagen. Warum? Weil ich es nicht erinnere. Er müsste es weitergegeben haben, wenn die Befehle eingegangen sind. Jetzt wird es schwierig. Also zunächst haben Sie gesagt, die Befehle sind zur Kommandantur eingegangen und von der Kommandantur weitergegeben worden an politische Abteilung, an die Schutzhaftlager und an den Wachsturmbann. Ja. Ja. Wenn der Befehl von der Fernschreibstelle gekommen ist, dann ist er zur Kommandantur gegangen. Und dann ist er von der Kommandantur weitergegangen. Also muss er auch vom Adjutanten aus weitergegangen sein. So. Nun sagten Sie, dass Sie ja nachher schließlich Kommandantur Spieß geworden sind, und zwar im Jahr 1943, bis Sie dann im April 1944 wegversetzt wurden. Das heißt, Sie waren also ein Jahr Spieß bei der Kommandantur. Ja. Wann sind Sie denn ungefähr 1943 dorthin gekommen, auf die Kommandantur als Spieß? Ich kann es nicht mehr genau sagen. Es mag im Mai gewesen sein, es mag im April gewesen sein. So genau können Sie es nicht mehr Nein, sagen. April oder Mai sagen. Meinen Sie? Nein, das kann ich nicht mehr sagen. Genau. Aber Sie meinen, es wäre April oder Mai gewesen? In etwa, ja. In etwa. Und damals war Mulka noch Adjutant? Ich möchte sagen, ich kann mich nicht genau festlegen. Jedenfalls Hauptsturmführer Mulka war mein Vorgesetzter kurze Zeit. War kurze Zeit Ihr Vorgesetzter. Ja. Und sagen Sie bitte zunächst das Äußere in diesem Kommandanturgebäude. Das müssten Sie uns ja jetzt mal sagen können. Waren die einzelnen Zimmer beschriftet, wo man hineinging zum Kommandanten, zum Adjutanten, zur Geschäftsstelle und so weiter? Ja. Waren da Schilder dran? Da stand Adjutant dran und Kommandant, soweit ich erinnern kann. Kommandant und Adjutant stand da dran. Hat der Adjutant Mulka sich noch einen privaten Spruch da hingehängt gehabt? Ist mir nicht bekannt. Sie nicht bekannt. Ja, das war also das Äußere. Nun sagen Sie bitte, wenn Sie die Geschäfte des Spieß bei der Kommandantur erledigt haben, was hatte denn der Adjutant für eine Aufgabe? Er war doch wohl Mittler zwischen Kommandant und den untergestellten Abteilungen. Ja, nun, was er wohl war, das können wir uns aus der allgemeinen Diensteinteilung selbst entnehmen. Wir wollen von Ihnen wissen, was Sie in der Praxis selbst beobachtet haben. Es gibt Kommandanten und Kommandeure, die sehr fleißig sind und die sehr viel selbst machen. Und es gibt welche, die nicht sehr fleißig sind und die alles von dem Adjutanten zumindest vorverfügen lassen. Und es gibt Adjutanten, die viel machen, und es gibt solche, die sich von ihrem Spieß viel vorverfügen lassen. Also es ist sehr unterschiedlich. Und deshalb möchte ich gern mal von Ihnen in Ihrer Praxis wissen, wie ist es denn bei Ihnen gewesen, wie Sie bei Mulka Spieß waren. Herr Vorsitzender, ich bitte die Sache so zu sehen, dass ich Hauptfeldwebel des Kommandanturstabes war und ich in Hauptsturmführer Mulka meinen Kompaniechef sah. Er war somit mein Vorgesetzter, militärischer Vorgesetzter als Kompanieführer. Ja. Ja, nun will ich von Ihnen wissen, was er getan hat. Was er nicht getan hat und was er getan hat. Er hat, was meine Arbeit anbelangt, Dienstpläne mit ausgearbeitet, Kompaniedienstpläne, Wachdienstpläne. Das heißt, es gab zwei Wachen bei uns. Es war eine Bahnhofstreife, eine Lagerstreife. Und das ist das, was er an sich. Dann sind wir auch mal zum Kompaniedienst rausgezogen, Felddienst rausgezogen. Das ist das, was ich mit Hauptsturmführer Mulka zu tun hatte. Das war meine Aufgabe. Währenddessen Hauptsturmführer Mulka ja einen Kontakt mit dem Kommandanten hatte. Ja. Und hatte er an der Kommandantur noch einen zweiten Spieß? Er hatte keinen zweiten Spieß, nein. Nein. Also Sie waren doch dann auch Spieß für die Kommandanturangelegenheit. Für die Angehörigen der Kommandantur. Und zwar für die Angehörigen, das betone ich, Herr Vorsitzender. Ja. Und wie war es mit dem übrigen Dienst, also zum Beispiel mit den Schreibarbeiten? Wer hat denn die erledigt und wo wurden die erledigt? Die wurden auf der Personalschreibstube der Kommandantur gemacht. Ja, und wer überwachte die? Die habe ich teilweise überwacht, ja. Wenn es um soldatische Angelegenheiten ging. Ja, und wenn es sich um nicht soldatische Angelegenheiten handelte, sondern um andere? Da waren ja die verschiedenen Unterabteilungen da, die politische Abteilung, die Gerichtsabteilung und so weiter. Aber nun wollen wir doch mal bleiben, zum Beispiel bei dem Ankunft von Transporten. Die Fernschreibstelle hat ihr Fernschreiben wo abgeliefert? Oben bei der Kommandantur. Ja, die Kommandantur ist ein unpersönlicher Begriff. Ich möchte jetzt mal wissen, bei welcher Person. Das wurde an sich oben bei uns abgegeben auf der Schreibstube. Und also beim Spieß? Beim Spieß, ja. Gut, das sehe ich ein. Der Spieß hat, nun gab es doch auch GKDOS. Ja, ist mir bekannt. Ja. Wo wurden die abgegeben? Bei dem Adjutanten, meines Erachtens. Direkt? Direkt. Es müsste sein, ja. Die mussten doch auch quittiert werden. Die müssten quittiert werden. Müsste auch der Adjutant gemacht haben. Ich habe es nicht gemacht. Sie haben es nicht gemacht? Nein. Es müsste der Adjutant gemacht haben. Es müsste, sagen Sie immer. Ja. Können Sie sich denn nicht praktisch erinnern, wie so etwas vor sich ging? Da kommt also der Fernschreiber aus der Fernschreibzentrale mit einem Fernschreiben herauf oder mit mehreren. Und die hat er vermutlich in einer Mappe liegen, die gleichzeitig als Quittungsbuch dient, ja? Ja. Und da kommt er und meldet sich bei Ihnen. Und dann sagt er, er hat meinetwegen 5 Fernschreiben, davon sind 2 GKDOS oder Geheime Reichssache. Was haben Sie nun mit dem Mann gemacht? Es ist sogar so gewesen, dass der selbst zum Kommandanten gegangen ist. Zum Kommandanten? Ich war ja, und das muss ich hier betonen, nicht immer anwesend auf meiner Schreibstelle. Ich war im Kompanierevier. Ja. Denken Sie bitte, der Kommandanturstab, der war doch ca. 180 bis 240 Mann stark, zeitlich. Ja. Ich hatte genügend in den Unterkünften zu tun. Es ging doch unwahrscheinlich viel Betrieb dadurch. Ja, aber trotzdem waren Sie auch verantwortlich für Ihre Schreibstube. Und wenn nun dieser Mann kam und hatte die Fernschreiben, zum Beispiel über ankommende Transporte, wem hat er die gegeben? Ich nehme an, Kommandant, vielleicht Adjutant, ich kann es nicht genau Kommandant sagen. Kommandant oder Adjutant. So. Nun wusste also der Kommandant oder der Adjutant, dass ein Transport ankam. Was geschah nun? Ich nehme an, dass es so ist, dass die Fernschreiben den verschiedenen Abteilungen zugeleitet wurden, die zuständig waren. In diesem Falle der politischen Abteilung oder dem Schutzhaftlager. Und warum nehmen Sie das nur an? Warum wissen Sie das nicht? Weil ich mit dieser Sache nichts zu tun gehabt habe. Wieso? Wieso hatten Sie da? Weil ich nicht zuständig war für Fernschreiben in dieser Hinsicht. Ja, also zuständig für Fernschreiben, das gibt es ja überhaupt nicht. Sie waren zuständig für alle Angelegenheiten, die Kommandantur betraf. Ich darf betonen, Herr Vorsitzender, ich war zuständig für soldatische Angelegenheiten des Kommandanturstabes. Ja, und wer war denn zuständig für die übrigen Angelegenheiten? Das ist der Adjutant gewesen oder der Kommandant. Ja, der Adjutant und der Kommandant, die laufen doch nicht selbst herum und telefonieren herum und schicken Nachrichten und schreiben Zettel raus oder Befehle heraus, sondern die bedienen sich doch dazu ihres Spießes. Die geben doch nur die Anweisung, hier kommt ein Transport und legen das Fernschreiben hin, nicht? So ist es doch wohl gewesen. Und nun muss von Ihnen veranlasst werden, dass die Leute im Einzelnen benachrichtigt werden, oder war es nicht so? Nein, so war es nicht. Wie war es denn? Ich habe mit den Sachen nichts zu tun gehabt. Die Unterabteilungen haben ihre Spieße gehabt, die zuständig waren für diese Sachen. Die Unterabteilungen mussten aber doch zunächst einmal benachrichtigt werden. Sie wurden von der Kommandantur benachrichtigt, jawohl. Ja, Sie sagen immer Kommandantur. Die Kommandantur ist ein Begriff, das ist eine Einheit. Ich will wissen, wer in der Kommandantur das gemacht hat. Entweder der Kommandant oder der Adjutant. Die haben selbst persönlich sind herumgereist und haben die einzelnen Abteilungen benachrichtigt. Die Herren Unteroffiziere oder Unterspieße bei der politischen Abteilung und Wacheinheit und was war Schutzhaftlager für, da sind die selbst herumgegangen und haben das gebeten. Die sind nicht herumgegangen, Herr Vorsitzender, sie haben sich ihres Telefons bedient. Sie haben sich des Telefons bedient. Die Abteilungsleiter wurden zu dem Kommandanten gerufen. So, Sie wurden zum Kommandanten gerufen. Wieso wissen Sie das? So habe ich es beobachtet. Das konnte ich doch sehen. Die ging doch an meinem Zimmer vorbei. Ja, und warum wussten Sie, dass das anlässlich Ankommen der Transporter geschehen ist? Das weiß ich nicht, ob es Transporter waren. Das wissen Sie nicht? Nein. Mhm. Also Sie wissen praktisch überhaupt nicht, wer sich gekümmert hat, wenn ein Transport in Aussicht stand? Konkret kann ich nichts sagen. Entweder der Kommandant oder Adjutant. Naja. Kannten Sie auch den Adjutanten Höcker? Ganz kurz, jawohl. Er war zuständig für die Unterschriften der Angelegenheiten, die ich bei der Wehrmachtleitstelle zu bearbeiten hatte. Ja, waren Sie damals, wie er Adjutant wurde, nicht mehr bei der Kommandantur? Ich gehörte dem Kommandanturstab an, jedoch abkommandiert zur Wehrmachtleitstelle. Bevor Sie zur Wehrmachtleitstelle abkommandiert worden sind, war da Höcker noch nicht da? Es kann sein, 14 Tage, 3 Wochen, ich kann es nicht genau sagen. Ja, nun sagen Sie, wenn nun Fahrbefehle ausgeschrieben werden mussten, wer hat denn die herausgeschrieben? Auch das kann ich nicht sagen. Das wissen Sie nicht. Ja, wurden die von der Kommandantur ausgegeben? Das nehme ich an, dass sie von der Kommandantur ausgegeben wurden. Warum nehmen Sie das an? Wer sollte denn sonst Fahrbefehle ausgeben fürs Gesamtlager? Nun ja, es waren ja noch andere. Sie haben mir ja verschiedene Stellen genannt. Da ist zum Beispiel das Schutzhaftlager gewesen. Da war der Bataillonskommandant von den Wachsturmeinheiten oder wie die hießen. Und dann war die politische Abteilung und so weiter. Und Sie meinen aber, es wäre die Kommandantur gewesen. Ja. Immer wieder die Kommandantur. Wer in der Kommandantur diese Zettel herausgeschrieben hat, das wissen Sie nicht. Nein. Nein. Bei Ihrer Vernehmung, Vorhalt aus 10.514, haben Sie gesagt, ich glaube nicht, dass es in Auschwitz II eine selbstständige Fahrbereitschaft gab. Meiner Erinnerung nach hat die Fahrbefehle, die für die Fahrten außerhalb des Lagerbereichs erteilt wurden, der Adjutant im Auftrag oder auf Befehl des Kommandanten erteilt. Ich kann mich erinnern, die Unterschrift des Adjutanten, des Kommandanten von Auschwitz I, auf solchen Fahrbefehlen gesehen zu haben. Das haben Sie vor 2 Jahren gesagt oder vor 3. Können Sie sich da heute nicht mehr dran erinnern? Am 7.11.1961. Herr vor dem Staatsmann Küchler, der hier sitzt. Herr Vorsitzender, wenn ich es ganz genau wüsste, dann glaube ich, würde ich sagen, wer es getan hat. Aber ich weiß es nicht genau. Ich kann auch erinnern, wenn es um Fahrbefehle ging, dann mussten die erst von Berlin angefordert werden. Also, Herr Zeuge, es ist durchaus möglich, dass von Berlin Fahrbefehle angefordert werden mussten, nämlich für Fahrten, die ins Reichsgebiet gingen und die von einem Führer im Range eines Generalleutnants unterschrieben werden mussten. Das mag es gegeben haben. Es gab aber eine Unzahl von Fahrten, die nicht über die Grenze von 30 Kilometern hinausgingen und für die trotzdem ein Fahrbefehl nötig war. Und dieser Fahrbefehl wurde nicht von Berlin ausgestellt. Das wissen Sie ganz genauso gut wie ich. Ja, dann mussten Sie von der Kommandantur ausgestellt worden sein. Immer wieder von der Kommandantur. Und wer hat es bei der Kommandantur gemacht? Ja. Damals haben Sie es gewusst, vor 3 Jahren. Da haben Sie gesagt, nach meiner Erinnerung wurden die Fahrbefehle für Fahrten außerhalb des Lagerbereichs vom Adjutanten oder auf Befehl des Kommandanten ausgestellt. Ich kann mich erinnern, die Unterschrift des Adjutanten, des Kommandanten Auschwitz I, auf solchen Fahrbefehlen gesehen zu haben. Können Sie sich da heute nicht mehr dran erinnern oder doch? Das kann ich, jawohl. Ja, und wessen Unterschrift stand unter diesen Fahrbefehlen? Das kann ich heute nicht sagen, wessen Unterschrift. Haben Sie außer mit dem Adjutanten Mulka noch mit anderen Adjutanten gearbeitet? Nämlich? Hauptstadtführer Zoller. Zoller. Sie können sich an Mulka noch sehr gut erinnern. Ja. Hat er damals eine Brille getragen? Ja. Und wissen Sie noch, wie die Brille aussah ungefähr? Das kann ich nicht sagen. Ich glaube, ohne Umrandung. Ohne Umrandung. Ja, soweit in Erinnerung. Ja. Und wissen Sie, welche Einstellung er zu diesen Dingen in Auschwitz hatte? Ja, das weiß ich auch. Nämlich? Eine negative. Eine negative, das heißt was? Er war mit vielen Dingen, die geschahen, nicht einverstanden. Er war mit vielen Dingen, die geschahen, nicht einverstanden. Zum Beispiel mit welchen Dingen? Nun, dieser gesamte Komplex der Gefangenen, die sich in Auschwitz befanden, das fand er nicht für richtig, insbesondere die Behandlung der Menschen, die von der Aussiedlung kamen und so weiter. Ja. Diese Menschen auf einem unwahrscheinlichen, engen Komplex zusammengetrieben, das sind so Dinge, nicht wahr, die er in Gesprächen mit mir behandelte. Aha. Und nicht nur diese Äußerung, sondern auch eine Äußerung, die der damaligen Regierung betraf. Mhm. Ich bin damals jung gewesen, ich habe geschwiegen und habe mir meinen Teil gedacht. Ja. Nun sagen Sie bitte weiter. Wissen Sie auch, dass gegen Mulkammer ein Verfahren gelaufen ist? Das weiß ich ganz genau. Und zwar, was war damals los? Erzählen Sie uns. Einigen Tages, als ich auf die Kommandantur ging, da war der Adjutant nicht mehr da. Er befand sich in sogenannte Hausarrest oder so etwas Ähnliches. Und ich wurde um 10 Uhr morgens zu einer Vernehmung gerufen. Zu wem? Im Führerheim. Es waren Herren da von Berlin. Ich glaube, die gehörten der Geheimen Staatspolizei an. Oder dem Reichssicherheitsdienst. Ich kann es nicht genau sagen. Ich musste dann aussagen über meine persönlichen Eindrücke hinsichtlich meines militärischen Vorgesetzten, Hauptsturmführer Mulkas. Ja. Und worum ging's? In welcher Richtung sollten Sie aussagen? Wie ich ihn beurteile als Mensch, wie ich ihn als Vorgesetzten beurteile. Hm. In welcher Angelegenheit er sich in Hausarrest befand, das habe ich nicht zu wissen bekommen. Haben Sie nicht zu wissen bekommen? Nein. Und was war nun das Ergebnis dieser Vernehmung? Das Ergebnis der Vernehmung war, dass Hauptsturmführer Mulka von Auschwitz entfernt wurde und er war für mich eine längere Zeit unbekannt, also er war weg. Dann habe ich 1944 ein Fernschreiben gesehen, wonach Hauptsturmführer Mulka veranlasst hat, im Auftrage des höheren SS- und Polizeiführers von Hamburg, mich von Auschwitz wegzuholen, um in Hamburg Dienst zu tun. Ja, nun sagen Sie bitte, wissen Sie noch, warum Mulka damals überhaupt in Hausarrest gekommen ist? Haben Sie das später erfahren? Später habe ich es erfahren. Mhm. Aber damals wussten Sie es nicht? Nein, ich habe es vermutet. Und woher haben Sie das erfahren? Das hat sich rumgesprochen. Und was hat sich rumgesprochen? Na, dass er eben Äußerungen gemacht hat, nicht wahr, die negativ gegenüber Regierung und so weiter waren. Und wissen Sie, wem gegenüber er die Äußerung gemacht hat? Das kann ich nicht sagen heute. Ich nehme an, den Vorgesetzten gegenüber, dann nicht Vorgesetzten, sondern Dienst gleichen Ranges Offizieren gegenüber. Oder vielleicht auch Offizieren gegenüber, die von der Geheimstaatspolizei im Führerheim Dienst vorübergehend wohnten. Ich vermute, dass es so ist. Ich kann es auch genau nicht sagen. Wenn der angeklagte Mulka Chef der Stabskompanie war, sagen Sie, war er auch Gerichtsoffizier? Nein, das war er nicht. Das war er nicht? Nein. Wer war denn Gerichtsoffizier? Es war ein Untersturmführer, ein älterer Name, weiß ich heute nicht mehr. Und dann ist mal ein Untersturmführer Ganninger da gewesen. Und sagen Sie mal, ist Ihnen auch gemeldet worden, wenn Posten Menschen erschossen hatten, die fliehen wollten? Das ist über den Gerichtsoffizier gegangen, ja. Und kam das dann zur Kommandantur? Insofern nur zur Kommandantur, als dass ich verständigt wurde, dass der Mann von der entsprechenden Kompanie verständigt wurde, dass er sich um 10 Uhr oder 11 Uhr zur Vernehmung bei der Gerichtsabteilung zu melden hatte. Mhm. Ja, so müssten Sie doch eigentlich all diese Dinge mitbekommen haben, die ich Ihnen da vorhin vorgelesen habe. Da müssten Sie doch eigentlich den Eindruck haben, dass es sich mehr um mehr Leute gehandelt hat, als Sie uns bisher gesagt haben. Ich habe keine Zahl angegeben und mehr Leute, Herr Vorsitzender. Ich habe gesagt, dass Gefangene erschossen wurden. Ja. Auf der Flucht, jawohl. Und dass dann die Posten abgelöst wurden und dass sie dann zur Gerichtsabteilung gehen mussten, ja, und wurden vernommen. Ja. Und dass dann ein Gerichtsverfahren eröffnet wurde. Ja. Die Richtigkeit nicht war der Angelegenheit. In jedem Fall wurde das untersucht. Das wurde untersucht, jawohl. Haben Sie auch was davon gehört, dass Erschießungen stattfanden zwischen Block 11 und 10? Nein, ist mir nicht bekannt. Nein, das ist Ihnen nicht bekannt. Wussten Sie überhaupt, dass dort Vergassungen stattfanden? Ich habe es gehört. Sie haben es gehört. Nachträglich oder damals, wie Sie dort waren? Nachträglich. Nachträglich. Wie Sie dort waren, wussten Sie nichts davon? Ich habe es angenommen. Sie haben es angenommen. Ich habe keine Fragen mehr an den Zeugen. Hat das Gericht noch Fragen? Bitte schön. Herr Zeuge, Sie sagten, dass Sie zu einer Wehrmachtleitstelle versetzt wurden. Ja. War das auf Betreiben von Mulka oder kam das aus anderen Gründen zunächst? Es wurden circa nach Auschwitz in meiner Zeit 1200 bis 1500 Wehrmachtsangehörige, überwiegend Dienstgrade, Oberfeldwebel, Feldwebel und Offiziere, überstellt. Und da ich in Und was sollten die da tun in Auschwitz? Bitte? Was sollten die in Auschwitz tun? Die wurden untersucht und sollten entweder wieder zur Front versetzt werden oder zu anderen, zum Dienst in andere Konzentrationslager. Ja. Die sollten von der Wehrmacht zur Waffen-SS überstellt werden. Und das war also diese Leitstelle? Das war die Leitstelle, jawohl. Wer war da Ihr militärischer Vorgesetzter? Mein militärischer Vorgesetzter war Untersturmführer Lange. Also war also auch ein SS-Führer? Das war also keine eigentliche Wehrmachtdienststelle? Nein, nein. Die wurden nur von Offizieren begleitet und uns übergeben. Und kamen Sie irgendwann mal weg oder waren Sie bis zum Schluss da? Ich war bis zum Schluss bis bei der Wehrmachtleitstelle, jawohl. Ja. Wann haben Sie eigentlich Ihre Spießprüfung gemacht? Meine Spießprüfung habe ich 1942 gemacht. Wo? In Auschwitz. Und wer hat den Lehrgang abgehalten? Wer hat den Lehrgang abgehalten? Das war ein Obersturmführer. Nach welchen Vorschriften haben Sie da gelernt? Nach der AVI. Es wurde bestätigt, die Unterlagen wurden eingeschickt. Also nach Heeresvorschriften? Heeresvorschriften. Also nicht nach den Heeresvorschriften, also nicht etwa nach Vorschriften erlassen des Reichssicherheitshauptamtes? Oh nein, hat da gar nichts mit zu tun. Nach Heeresvorschriften? Nach Heeresvorschriften, jawohl. Wer war denn bei Ihnen der Führer für Abwehrangelegenheiten bei dem Kommandanturstab? Das ist mir nicht bekannt. Da haben wir keine Und wer war für die Verschlusssachen verantwortlich? Der Adjutant. Der Adjutant? Ja. Bis zu welchem Geheimhaltungsgrad waren Sie verantwortlich? Hatten Sie eine Geheimkiste? Nein. Sie hatten keine Geheimkiste? Gar nicht, nein. Sie waren auch nicht verpflichtet auf etwa einfache Geheimschreiben? Nein. Wer hat die Vorschriften verwaltet? Die Vorschriften? Dienstvorschriften. Auch der Adjutant. Und soweit sie NFD waren? Sie auch nicht? Nein, nichts damit. Auch die nur für den Dienstgebrauch, alle Vorschriften hat Adjutant verwaltet? Ja. Sie durften also auch kein Geheimschreiben quittieren? Nein, ich habe es nicht. Wenn eine geheime Reichssache mit der Post kam, wie kam die? Wissen Sie das noch? Das weiß ich nicht, nein. Die kam als Wertpaket? Das nehme ich an. Wer konnte das annehmen? Durften Sie das annehmen? Mussten Sie auch nein, zum Adjutant? Nein, ich habe es nicht angenommen. Gingen Sie zum Kommandanten oder zum Adjutanten? Zum Kommandanten oder Adjutanten, das kann ich heute nicht mehr also genau jedenfalls sagen. Jedenfalls, der Adjutant war auch berechtigt, derartige Schreiben anzunehmen? Das nehme ich an, jawohl. Das nehmen Sie an? Das nehme ich an. Erinnern Sie sich, dass mal damit beim Adjutanten waren? Nein. Aber dass die Geheimkiste beim Adjutanten geführt wurde? Das ja. Wie ist das mit Verpflichtungen von Kommandanturangehörigen über allgemeine Geheimhaltung? Wer machte das? Die Angehörigen des Kommandanturstabes mussten doch regelmäßig über ihre Schweigepflicht. Ja. Da haben Sie antreten lassen. Wer kam dann und hat den Appell abgehalten? Der Kompaniechef, in diesem Falle der Adjutant. Der Adjutant? Ja. Und haben Sie eine Liste, eine Namensliste erstellt, dass dann nachher alle unterschrieben haben, dass sie bei diesem Appell dabei waren? Das ist mir nicht bekannt. Wie haben Sie das denn gemacht? Wie haben Sie denn sichergestellt, dass alle immer wieder verpflichtet wurden? Es war Ihnen doch, wenn Sie Spießprüfung gemacht haben, bekannt, ja, dass wenn jemand gegen Geheimhaltungsbestimmungen verstoßen hat und man musste einen Tatbericht einreichen, dass dabei auch beigefügt werden musste, wann der Betreffende zum letzten Mal zur Schweigepflicht verpflichtet worden war. Ja. Und wie haben Sie das nun aktenkundig gemacht, wenn Sie sie am Antreten lassen? Aktenkundig, dann ist der Betreffende in seinem Bereich, wo er Dienst getan hat, verpflichtet worden. Ja, nun hatten Sie aber doch Leute, die in Ihrem Bereich waren, zum Beispiel die Personalschreiber. Da war doch der Fachvorgesetzte der Adjutant. Das war doch Ihr eigenster Bereich. Ja. Man, bei der politischen Abteilung ist was anderes, die hatten den Grabner. Ja. Und dann bei der allgemeinen Verwaltung war irgendein Sturmmannführer, der der Verwaltungsführer war. Ja. Aber bei Ihrem eigentlichen engen Kommandanturstab, da waren doch praktisch nur Sie als Spieß und Adjutant die Verantwortlichen. Wie macht es denn da? Haben Sie da unterschreiben lassen? Oh, sicher, das ist unterschrieben worden, ja. Aber abgehalten hat diese Belehrung der Adjutant? Der Adjutant, jawohl. Und jetzt nochmal zu den Fahrbefehlen. Im Allgemeinen, Sie waren ja vorher bei der Truppe. Ja. Auch außerhalb von Auschwitz. Bei der Division. Oh ja. Was hatten Sie denn da für eine Dienststellung? Da war ich Gewehrführer. Also waren Sie also Gruppenführer? Gruppenführer. Beim SMG, ja. Ja. Und da können wir da so nicht fragen. Aber die täglichen Unterschriften. Sie hatten doch im Zweifel eine Unterschriftsmappe für den Kommandanten, eine für den Adjutanten. Oder hatten Sie das nicht? Nein, das habe ich. Wie machten Sie das mit den Unterschriften? Ich habe meine Mappe gehabt und die habe ich abends nicht mal zur Unterschrift reingegeben. Zu wem sind Sie gegangen? Zum Adjutanten. Zum Adjutanten? Ja, jawohl. Und was er nicht unterschrieben hat, hat er dann zum Kommandanten weitergegeben? Ja, ja. Und wie macht das der Wiegand? Der Wiegand ist noch ein Begriff. Wiegand, das war der Leiter der Fahrabteilung. Ja. Und wenn der nun kam mit seinen Fahrbefehlen und der Adjutant oder Kommandant war nicht da, hat er Ihnen doch im Zweifel die Fahrbefehle liegen lassen? Bei Ihnen? Sind Sie wieder fortgegangen? Der ist fortgegangen. Der ist zu einer persönlichen Besprechung, entweder beim Adjutanten oder beim Kommandanten gewesen. Er ist mit seinen Fahrbefehlen immer persönlich reingegangen? Ja, ja. Also nie über Sie? Nein. Aber er ging, sagten Sie, entweder zum Adjutanten oder zum Kommandanten? Ja. Zu den beiden? Ja. Allein konnte er das nicht machen? Alleine? Nein, so viel nicht. Auch nicht, als er Untersturmführer war? Das weiß ich nicht, kann ich nicht erinnern. Das war doch zu Ihrer Zeit, als er Untersturmführer ja, war? Ja, das weiß ich. Und kam er da auch noch regelmäßig? Er kam regelmäßig. Kam immer noch regelmäßig? Ja. Ja, danke schön. Herr Staatsmann. Herr Neves, Sie sagten, dass damals der Adjutant Mulka unter Hausarrest stand. Wissen Sie genau, warum das geschehen ist? Sie sagen, weil er Äußerungen gemacht hat. Kennen Sie den Inhalt dieser Äußerungen? Den Inhalt kenne ich nicht, aber ich muss doch annehmen, dass der Hauptsturmführer Mulka deswegen in Hausarrest war, weil er nicht mehr tragbar war für unseren Truppenverband. Warum wollen Sie ihn denn verteidigen? Welchen Anlass haben Sie dazu? Ich bitte zu fragen, ich verteidige ihn ja nicht. Ja, wenn Sie die Äußerung nicht kennen, wieso kommen Sie dann zu dieser Annahme? Weil er diesbezüglich mit mir schon sehr oft darüber gesprochen hat. Was hat er denn mit Ihnen gesprochen? Ich hatte es vorhin schon erwähnt, nicht wahr, dass er eben eine abfällige Bemerkung über die Regierung gemacht hat. Können Sie das konkretisieren? Ich meine, die Reichsregierung damals bestand ja aus verschiedenen Leuten. Wenn ein S-Führer beispielsweise sich abfällig über Goebbels äußerte, so dürfte das etwas anderes gewesen sein, als wenn er sich abfällig über Hitler geäußert hat. Ja, genau kann ich das heute nicht Können mehr Sie sagen. Nicht genau es ist sagen. Bereits 23 Jahre her. Ja, gut. Nun würde es mich noch interessieren, Herr Nebbe, ob Sie eine Erinnerung daran haben, was aus dem Hausarrest geworden ist. Ist der Hausarrest wieder aufgehoben worden oder wie ist das weitergegangen? Das kann ich nicht sagen. Ob er jedenfalls zur Kommandantur ist, er nicht zurückgekommen, er ist verschwunden. Er ist wohin? Viel später habe ich es dann erfahren. Wohin haben Sie erfahren? Nach Hamburg? Nach Hamburg oder Berlin, das weiß ich oder nicht. Oder Berlin. Ja. Ob er in irgendeinem Gefängnis war oder dergleichen? Es ist möglich. Ich das kann es nicht Sie sagen. Nicht. Ich habe auch in der Zwischenzeit mit Hauptsturmführer Mulka nicht in Verbindung aufnehmen können, noch sprechen können. Ja. Wir sprachen davon, dass ein Gerichtsoffizier in Auschwitz war. Ja. Wenn nun ein Gerichtsoffizier nicht da war, was vorgekommen ist, soweit wir das haben überprüfen können, wer machte denn dann dieses Sachen? Das kann ich nicht sagen. War es der Adjutant? Können Sie darüber etwas sagen? So viel sagen? Wie ich weiß, nicht wahr? Ist immer ein Gerichtsoffizier da gewesen. Sind über Ihren Schreibtisch irgendwelche Anordnungen gegangen, die Exekutionen betrafen? Nein. Von Häftlingen. Können Sie sich an einen SS-Oberscharführer Sirek erinnern, Herr Nebbe? Der war so eine Art Einkäufer da bei Ihnen. Der ist herumgefahren und hat also Sachen eingekauft für das Lager. Das kann ich nicht genau sagen. Können Sie, aus Blatt 12.640 halte ich Ihnen vor, was der in Bezug auf Ihre Person dort gesagt hat. Sie können die Antwort, die Frage, die Beantwortung der Frage verweigern. Dieser SS-Oberscharführer Sirek meinte, etwa im Jahre 41 wurde in meiner Kompanie davon erzählt, er war also damals in einer Wachkompanie, dass der Hauptscharführer Nebbe zusammen mit einem anderen Hauptscharführer nachts Pistolenschießen veranstaltete und dabei Häftlinge als Zielscheiben benutzte. Das stimmt nicht. Nein. Ja. Keine Frage. Was würden die Vorgesetzten mit mir gemacht haben, wenn es wahr gewesen wäre? Herr Zeuge, wann haben Sie Herrn Mulka zum letzten Mal gesehen? Als er weggekommen ist von Auschwitz. Haben Sie nach Ihrer Rückkehr 1956 in irgendeiner Verbindung mit ihm gestanden, schriftlich, fernmündlich oder sonst wie? Nein. Haben Sie in irgendeiner Verbindung mit den Verteidiger des Herrn Mulka gestanden, nach 1956? Auch nicht. Sind Sie in irgendeiner Weise einmal angeschrieben worden vom Verteidiger oder von Familienangehörigen des Mulka? Auch nicht. Es wurde mir allerdings bei einer Vernehmung gesagt in Husum, dass ich mit Herrn Mulka Verbindung aufnehmen könne. Darum handelt es sich jetzt nicht. Ich wollte die Tatsache wissen, ob Sie mit ihm irgendwie in Verbindung gestanden haben. In keiner Weise. Ist nach dem Jahre 1961, nach Ihrer Vernehmung in Husum, irgend von einer Seite an Sie herangetreten worden? Wegen des Inhalts Ihrer Vernehmung hat Sie irgendjemand aufgesucht, angeschrieben, angesprochen? Keiner. Haben Sie nach 1961 mit früheren Angehörigen der SS, die in Auschwitz gewesen sind, in irgendeiner Verbindung gestanden? Nein. Dankeschön. Herr Rechtsanwalt Ormond. Vorsitzender, ehe ich Fragen stelle, würde ich darum bitten, die Lagerordnung bezüglich der Punkte Adjutant und Stabsscharführer doch dem Zeugen vorzuhalten, damit Punkt für Punkt er gefragt werden kann, ob das in Auschwitz entsprechend gehandhabt wurde oder ja, nicht. Ja, da müssen wir erst die Lagerordnung heraussuchen. Die ist, glaube ich, als Anlage zum Protokoll irgendwann mal genommen worden. Ich meine, Sie wären in Anlagebänden. Ich kann aber dann in der Zwischenzeit die Fragen stellen. Wir hatten sie verlesen, Herr Rechtsanwalt. Ja, sie ist verlesen worden. Ja, haben wir die drin liegen? Ja. Herr Zeuge, als Sie zu dieser Wehrmachtleitstelle kamen, haben Sie die Tätigkeit als Hauptscharführer oder Stabsscharführer dann an jemand anders übergeben oder haben Sie beide Funktionen nebeneinander ausgeübt? Nein, ich habe die Funktion nicht mehr inne gehabt und es ging auch ohne eine kurze Zeit ohne Stabsscharführer auf der Kommandantur. Und wer ist dann Ihr Nachfolger geworden? Hauptscharführer Walter. Herr Zeuge, Sie selbst haben im September das Kriegsverdienstkreuz zweiter Klasse mit Schwertern verliehen bekommen. Ja. War das ein besonderer Anlass oder eine Routinegeschichte? Das ist keine Routinegeschichte. Das Verdienstkreuz hätte man mir längst geben wollen. Ich habe es zurückgestellt. Eben aufgrund meiner soldatischen Auffassung, nicht zuletzt aufgrund der Quittierung des Dienstes, den ich versah. Verzeihen, was hat Ein Zeichen der Ausführung des Dienstes. Ich wurde eben nun von meinen Vorgesetzten anerkannt. Und was hat die soldatische Auffassung mit dem Kriegsverdienstkreuz zu tun? Das war ja wohl in der Regel eine Auffassung, die nicht an Soldaten ging. Bitte sehr. Das Kriegsverdienstkreuz wurde ja in der Regel nicht an Soldaten oder an Frontsoldaten verliehen, nicht? Oh, das Kriegsverdienstkreuz mit Schwertern wurde an Soldaten, und zwar an der Front und auch als auch im Heimatkriegsgebiet verliehen. Dann eine Frage. Wir haben uns vorhin unterhalten über die häufigen Erschießungen auf der Flucht. Ist es richtig, dass die Mannschaften dafür Sonderurlaub bekamen? Nein. Wollen Sie das wirklich ganz eindeutig verneinen? Jawohl. Jedenfalls in meiner Kompanie ist es nicht passiert, dass Sie Sonderurlaub bekommen haben. Verzeihen Sie, ich meine jetzt nicht Ihre Kompanie, sondern während der Zeit, in der Sie Kommandantur spießt. Ist mir überhaupt nicht bekannt, so etwas. Es gab hier einige SS-Zeugen, die das bestätigt haben. Tja. Und es gibt auch Kommandanturbefehle, in denen das erwähnt ist. Das ist mir nicht bekannt. Ich werde Ihnen nachher einen solchen Befehl vorhalten, der während Ihrer Zeit liegt. Haben Sie diese häufigen Erschießungen auf der Flucht, vorhin hat ja der Herr Vorsitzende Ihnen die vorgehalten, je zum Anlass genommen, um die Mannschaften anzuweisen und vor dem häufigen Gebrauch der Schusswaffe zu warnen? Nein. Wussten Sie von der Gepflogenheit des sogenannten Mützenwerfens? Kannten Sie das? Wie war das? Nochmal bitte. Kannten Sie die Einrichtung, die sich in Auschwitz herausgebildet hatte, des sogenannten Mützenwerfens? Nein, kannte ich nicht. Ich will sie Ihnen erklären und Sie dann fragen, ob Ihnen das unbekannt war. Der Posten hat dem Häftling seine Mütze vom Kopf gerissen und sie in Richtung nach dem elektrischen Zaun geworfen und ihm dann befohlen, die Mütze wieder zu holen. Wenn das geschah, ist entweder vom Posten oder vom Turmposten aus der Häftling erschossen worden. Ist das nie zu Ihrer Kenntnis gekommen? Nein, ist es nicht. Wie lange haben Sie ungefähr noch den Kommandant Bär erlebt? Wie lange habe ich den Kommandanten Bär erlebt? Es war die Zeit, wo ich bei der Wehrmachtleitstelle war. Auch die Zeit kann ich nicht genau angeben. Wenn der Adjutant in irgendeiner Sache nicht unterschrieben hat, konnten Sie dann für ihn unterschreiben? Nein, das konnte ich nicht, weil ich kein Offizier war. Also der Kommandant konnte unterschreiben in seiner Abwesenheit der Adjutant? Ja. Sie konnten aber weder für den einen noch für den anderen eine Unterschrift leisten? Jawohl. Danke, im Augenblick keine Frage. Bitte schön, Herr Neppe, habe ich Sie vorhin recht verstanden, dass Sie gesagt haben, Sie wären im Mai 1943 Kommandanturspieß geworden? Ja, also ich kann es nicht genau erinnern. Es tut mir sehr leid, ich kann ein genaues Datum nicht angeben. Um wie viel kann denn Ihre Erinnerung differenzieren? Um mehrere Monate? Wo Sie darauf hinaus wollen, ist, inwieweit und wie lange ich mit dem Hauptsturmführer Mulka zusammen war. Ich kann nicht genau sagen, wann Hauptsturmführer Mulka zur Kommandantur kam, und ich kann auch nicht genau sagen, wann Hauptsturmführer Mulka von der Kommandantur wegging. Woher wissen Sie denn so genau, auf was ich raus will? Nun, er denkt sich's. Er denkt sich's. Das ist doch eine klare Sache. Haben Sie denn noch eine Erinnerung daran, wann Sie damals in diesem Verfahren vernommen worden sind? Es ist in der Zeit gewesen. Ich kann das Datum nicht mehr genau sagen. Bedenken Sie bitte, es ist 22 Jahre her. Wissen Sie noch, wer Ihr Vorgänger als Kommandanturspieß war? Ja, das ist ein Scharführer gewesen. Ich kann den Namen aber auch nicht mehr genau sagen. Wenn ich Ihnen den Namen Walter nenne, kommt Ihnen dann eine Erinnerung? Ja, Walter ist ja der spätere Stabsscharführer geworden, erst 1944. Der Nachfolger. Nach der Darstellung des Angeklagten Mulka gab es zwei verschiedene Walter. Der Angeklagte Mulka lässt sich dahin ein, dass der Vorgänger dieses Zeugen ein Walter gewesen sei. Es ist sehr gut möglich. Ist es möglich? Das ist möglich, ja. Worauf stützt sich jetzt Ihre Erklärung? Haben Sie irgendeine Erinnerung daran jetzt? Oder worauf stützt sich das jetzt, Ihre Erklärung, dass es möglich sei? Dass es möglich sei, ich kann die den Monat des Jahres nicht genau angeben, wann das war. Haben Sie eine Erinnerung daran, ob das zwei Unterführer mit dem Namen, Nachnamen Walter da gewesen sind? Das habe ich, ja. Das, ja? Zwei waren da? Jetzt in dem Moment, wo Sie es sagen, ja. Ja. Dankeschön, ich habe keine Frage mehr. Von Seiten der Angeklagten? Keine Bemerkung, keine Frage mehr. Herr Rismal-Ormond, was wollten Sie aus der Lageordnung noch vorgelesen haben? Vorhalten oder vorlesen dem Zeugen erstens die Befugnisse des Adjutanten, wie sie in der Lageordnung aufgeführt sind, zweitens die Befugnisse des Stabsscharführers, um ihn dann zu befragen, ob das in Auschwitz entsprechend gehandhabt wird. Würden Sie das selbst übernehmen? Oder haben Sie kein Exemplar da? So, dann darf ich Ihnen meins geben. Wollen Sie Staatsmannschaft? Dankeschön. Es heißt in der Lagerordnung, dass der Adjutant der erste Gehilfe des Lagerkommandanten ist und zu ihm in einem besonderen Vertrauensverhältnis steht. Er hat dafür zu sorgen, dass dem Lagerkommandanten kein wichtiger Vorgang im Lager unbekannt bleibt. Gibt es irgendwelche Anhaltspunkte dafür, dass zwischen Höss und dem Adjutanten Mulka kein Vertrauensverhältnis bestand? Das ist mir nicht bekannt. Es heißt dann, dass der Adjutant der Vorgesetzte sämtlicher Unterführer und Männer des Kommandanturstabes sei und dass der gesamte Posteingang dem Adjutanten vorgelegt werden müsse, der ihn durchsehe und ihn dann an die einzelnen Abteilungen verteile. Ist das so bei Ihnen gehandhabt worden? Ja, ja. Es wird weiter gesagt, dass der Adjutant den gesamten Schriftverkehr der Kommandantur mit außenstehenden Dienststellen und den Abteilungen 1a oder ab führe. Unterzeichnet er Schriftstücke nicht wichtigen oder sie ständig wiederholenden Inhalts, dann kann er das mit IA oder AB unterzeichnen. Das ist das. Ist es bei Ihnen so gehandhabt worden, dass der Adjutant den Schriftverkehr mit außenstehenden Dienststellen, also insbesondere mit dem Wirtschaftsverwaltungshauptamt, geführt hat? Das kann ich nicht genau bestätigen, ob das die Standortverwaltung gemacht hat, also die Wirtschaftsverwaltung, oder ob es dann der Adjutant im Auftrag der Standortverwaltung, der Wirtschaftsverwaltung gemacht hat. Ich glaube, die Standortverwaltung hat das selbst unterschrieben. Ich kann das nicht genau sagen. Sie wissen, dass die Standortverwaltung später zu einer selbstständigen Dienststelle wurde. Oder eine selbstständige Dienststelle, bis zu diesem Zeitpunkt wie ist es da gehandhabt worden? Ich nehme an, dass der Adjutant den Inhalt zur Kenntnis genommen hat. Aber dann hat doch der Dienststellenleiter die Unterschriften getätigt. Ich weiß es nicht genau, ich kann leider mich nicht festlegen. Es heißt hier weiter, dass der Adjutant alle Disziplinarangelegenheiten bearbeite und das Strafbuch überwache. Wie ist das bei Ihnen gehandhabt worden? Das ist wahr, und zwar in Eigenschaft als Kompanieführer des Kommandanturstabes. Er sei für die Einhaltung aller Termine besonders verantwortlich, bearbeite die Verschlusssachen persönlich und sei für deren sichere Verwahrung verantwortlich. Wie ist das mit den Verschlusssachen bei Ihnen gehalten worden? Auch so? Ja, ja. Ist ja längst beantwortet. Wenn ein geeigneter Führer oder Unterführer nicht vorhanden sei, so obliege dem Adjutanten die weltanschauliche Schulung des Kommandanturstabes. Wie ist es bei Ihnen gehandhabt? Das stimmt auch, ja. Er hat also diese weltanschaulichen Schulungsvorträge gehalten. Er müsste sie halten, er hat sie aber nicht gehalten, nein. Er müsste sie halten, er hat sie aber nicht gehalten. Nein. Wie soll ich das verstehen? Weil der Kommandanturstab getrennt war in verschiedene Unterabteilungen. Es war gar nicht möglich, an einem Abend den gesamten Kommandanturstab oder zumindest den größten Prozentsatz der Angehörigen des Kommandanturstabes zusammenzubekommen. Dafür war wieder eine Truppenbetreuung da. Es war die sogenannte Abteilung 5 oder Abteilung 6. Und dieser Leiter der Truppenabteilung, der hat die Truppenbetreuung vorgenommen. So. Es heißt weiter, dem Adjutanten unterstehe das gesamte Nachrichtenwesen des Lagers. Er sei für das richtige Funktionieren verantwortlich. Unterstand ihm die Fernmeldestelle mit ihrem Personal? Ja. Es heißt dann, Waffen, Munition, Gerät, das ist uninteressant. Beim täglichen Wachwechsel melden sich die jeweiligen Führer vom Dienst und der erste Wachhabende beim Adjutanten und legen Ihre Dienstbücher zur Kenntnisnahme und Abzeichnung vor. Wie ist das bei Ihnen gehandhabt worden? Genauso, wie Sie es jetzt sagen. Wer hat die Einteilung der einzelnen Wachkompanien zum Dienst auf der Rampe, zur großen und zur kleinen Postenkette vorgenommen? Entweder der Sturmbahnführer, also der Bataillonskommandeur, in Verbindung mit seinen Einheitsführern. Und was hatte der Adjutant damit zu tun? Meines Erachtens gar nichts. Höchstens, dass er eine Vollzugsmeldung bekommen hat. Es heißt dann weiter, dem Adjutanten untersteht die Fahrbereitschaft. Für die ordnungsgemäße Handhabung und Ausstellung der Fahrbefehle ist er verantwortlich. Das ist möglich, ja. Darüber haben wir schon gesprochen, Herr Ja, Wissler. Wir haben darüber gesprochen, dass er für die ordnungsgemäße Handhabung und Ausstellung der Fahrbefehle verantwortlich ist. Aber dass ihm die Fahrbereitschaft unterstand. Dafür ist er ja der Adjutant des Lagers gewesen. Und er als Einheitsführer des Kommandanturstabes. Ja, wir wollen ja keine Begründung hören, sondern wir wollen wissen, ob es so gewesen ist. So ist es gewesen, So ist es gewesen. Ihm unterstand die Fahrbereitschaft. Jawohl. Ich kann hier nicht das finden, was über den Stabsscharführer. Da ist eine besondere Position drin. Gut, ich verzichte darauf. Keine Fragen mehr. Wie ist es mit der Beeidigung des Zeugen? Werden Anträge gestellt? Staatsanwalt? Keine Fragen. Herr Direktor, ich bitte um Entschuldigung. Ich hatte damit gerechnet, dass der Herr Kollege Ormond einheitlich die beiden Teile dieser Lagerordnung vorhalten würde. Wir legen jetzt Wert darauf, dass auch der Dienstbereich des Stabsscharführers im Einzelnen mit umrissen wird. Denn gerade für die Glaubwürdigkeit dieses Zeugen wird es darauf ankommen, ob er auch insoweit das, was Höst seinerzeit skizziert hat, in vollem Umfang bestätigt. Ja, bitte, dann halten Sie ihm entsprechendes vor. Ich habe es nicht da. Tja, es tut mir leid. Ich kann Ihnen aber mein Exemplar zur Verfügung stellen, wenn Sie es haben wollen. Dann bitte ich darum. Bitte sehr. Ja, Herr Rechtsanwalt Eckert, wollen Sie erst die ganze Lagerordnung jetzt durchlesen? Bitte um Entschuldigung, ich hatte ja mit einer anderen Verfahrensweise gerechnet. Ich müsste es dann erst mal suchen. Es besteht nämlich sogar Zweifel daran, ob dieser Abschnitt hier überhaupt drin ist. Ich weiß nicht, ob Sie es... Ich habe ihn jedenfalls nicht gefunden. Deshalb interessierte uns... Entschuldigung. Ja, bitteschön, dann suchen Sie ihn ruhig heraus. Wir treten zu diesem...